Sechstens. Und siehst du, klopfte er auf den Tisch, Ihnen allein ist es zu danken, dass der Jude auch unseren christlichen Besitz nicht anders als unseren übrigen kulturellen verwaltet. Wo sind sie? Wo waren sie? Unter Hoch und Niedrig, unter den Königen und Soldaten, unter den Päpsten und Bettelmönchen, unter den Gelehrten und Laien, überall. Nur nicht unter den Nichts als Reichen, nur nicht unter den Nichts als Verständigen, nur nicht unter den Gierigen und Unersättlichen, nur nicht unter dem Pöbelvolk. Hier ist der Jude zu Hause. Was hier als geistiger Besitz erscheint, das verwaltet er tatsächlich, es ist sein eigener. Wie sich dem König Midas jedes Ding in Gold verwandelt, verwandelt sich ihm jedes tiefe Wort in Dreck. Für die anderen aber, für die Landstreicher der Seele, warf ich ihm zu. Bleibt alles beim Alten, nickte er. Es hat Päpste jüdischen Blutes gegeben. Auch an sonstigen Würdenträgern der gleichen Herkunft fehlte es selten oder nie in der Kirche. War das, was sie vertraten, Katholizismus? Nein, es war Judentum. Nehmen wir nur eines, den Ablasshandel, der jüdische Geist, wie er leibt und lebt. Wir beide sind Katholiken, aber dürfen wir das nicht sagen? Will man uns wirklich weismachen, dass an der Kirche nie etwas auszusetzen gewesen wäre? Gerade weil wir Katholiken sind, sagen wir es. Mit dem Katholizismus hat das nichts zu tun. Von dem wissen wir, dass er unberührt geblieben wäre, auch wenn die halbe Hierarchie aus Juden bestanden hätte. Eine Anzahl verinnerlichter Menschen hielt ihn immer wieder hoch. Oft nur in der Stille, manchmal sogar gegen den Papst. Bald waren es viele, bald wenige, je nachdem der Geist, der an der Spitze war. Im Allgemeinen kann man sagen, dass die Päpste germanischer Abstammung den Katholizismus reiner verkörperten als die Italiener oder Spanier. Der deutsche Hildebrand stützte ihn als Gregor der VII. Konsequent wie keiner. Solange er am Ruder war, hatte die verderbliche Gleichberechtigung der Juden ein Ende. Ich sagte, dass dieser gewaltige Papst in der Verbannung sterben musste, hängt vielleicht damit zusammen. Irgendwie findet der Jude stets zur Rache die Hintertür. Ohne Zweifel, war die Antwort. Ihm überall nachzuspüren, wäre ja eben das A und O unserer Historiker. Stattdessen untersuchen sie die Stuhlgänge der Vergangenheit. Karl der Große beschützte die Juden nach Strich und Faden. Die 12.000 Sachsen, die er bei Verden hinrichten ließ, bestes germanisches Blut, und seine jüdischen Ratgeber scheinen mir nicht sehr weit auseinander zu liegen. Der offenkundige Wahnsinn der Kreuzzüge schröpfte das deutsche Volk um 6 Millionen Menschen. Endlich gelang es dem hohen Staufen Friedrich II., durch bloße Verhandlungen ohne Schwertstreich das heilige Land der Christenheit zu sichern. Was tut die Kurie? Sie schleudert den Bann auf den Verhassten, kannte seinen Vertrag mit dem Sultan nicht an, vernichtete den großen Erfolg. Den Drahtziehern scheint es also weniger um die Sache als um den Aderlass zu tun gewesen zu sein. Zuletzt kam noch gar der Kinderkreuzzug. Zehntausende und Aberzehntausende von Kindern unterwegs gegen die siegreichen türkischen Heere und alle zugrunde gegangen. Dass die Idee zu diesem Aberwitz einem nicht-jüdischen Schädel entsprungen sein sollte, will mir nicht recht eingehen. Immer wieder fährt mir der bethlehemitische Kindermord dazwischen, auch das Abschlachten der ägyptischen Erstgeburt. Ich gäbe was darum, wenn ich die Kreuzprediger und ihre Hintermänner fotografiert sehen könnte. Giordano Bruno nannte die Juden eine pestilenzialische, aussätzige und gemeingefährliche Rasse, die sie vor ihrer Geburt ausgerottet zu werden verdienten. Der geniale Denker wurde verbrannt wegen seiner Irrlehren. Es wimmelte damals auch in Italien von Gegnern der Kirche. Den sachlichsten griff man heraus. Ich unterbrach ihn: Wie ist es denn jetzt? Ein katholischer Priester nach dem anderen wird in Russland von den jüdischen Bestien zu Tod gemartert. Viele Hunderte sind schon erledigt. Die Kirche liegt in den letzten Zügen, Satan und Judas haben Denkmäler, Rom bringt es nicht fertig, das Kind beim rechten Namen zu nennen. Manchmal ein kleiner Ansatz, sofort wieder aus. Der Katholizismus will reden, das Judentum lähmt ihm die Zunge. Du weißt ja, was ein Trebitsch gesagt hat. Deutschland bolschewistisch und ein Jude werden mit Rom spielend fertig. Als ein Jude muss er es wissen. Rom wird sich ermannen, versetzte er. Aber erst wenn wir uns ermannt haben werden. Nur die Gründlichkeit des Deutschen kann der Welt die Augen öffnen. Ein zweiter Hildebrand wird erscheinen, ein noch größerer, und den Weizen von der Spreu sondern. Und eines Tages wird es heißen, die Kirchenspaltung ist gewesen. Ich rief, weil man hinter den, der an ihr die Schuld trägt, gekommen sein wird. Weil man den verkappten Hebräer mitsamt seinen Kuckuckseiern aus der gesamten Christenheit hinausgeworfen haben wird. Nicht bloß die Ägypter, auch die Christen hat er aneinander gehetzt, dass ein Bruder wieder den anderen, ein Freund wieder den anderen und so weiter stritt. Und tut es noch heute. Von außen her zuerst als Fallensteller, dann als Pressbandit. Von innen heraus, und das war das Gefährlichste, in der Maske des christlichen Seelsorgers. Die christlichen Konfessionen wimmeln von jüdischen und halbjüdischen Geistlichen, die evangelische noch mehr als die katholische. So siegessicher fühlen sie sich schon in der evangelischen, dass in Dresden der Pastor Wallfisch sich öffentlich zu der Frechheit verstieg. Ich bin ein Jude und bleibe es auch. Ja, jetzt, nachdem ich den christlichen Glauben kennengelernt habe, bin ich erst recht ein echter Israelit geworden. Und in Hamburg der Pastor Schwalb: Ich fühle mich als rechter Jude und habe mich stets so gefühlt. Wo so etwas möglich ist, kann sich das Christentum begraben lassen.